SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Er ging den gewohnten Weg unter den offenen Bahnschranken durch, am schlafenden gelben Finanzamt vorbei. Von hier aus sah man bereits das einsame Gendarmeriekommando. Er ging weiter. 10 Minuten hinter dem Gendarmeriekommando lag der kleine Friedhof mit dem hölzernen Gitter. Dichter schien der Schleier des Regens über die Toten zu fließen. Der Leutnant berührte die nasse, eiserne Klinke. Er trat ein. Verloren flötete ein unbekannter Vogel. Wo mochte er sich wohl verbergen? Sang er nicht aus einem Grab? Er klinkte die Tür des Wächters auf. Eine alte Frau mit Brille auf der Nase schälte Kartoffeln. Sie ließ die Schalen wie die Früchte aus dem Schoß in den Eimer fallen und stand auf. »Ich möchte das Grab der Frau Slama.« »Vorletzte Reihe 14, Grab 7«, sagte die Frau prompt, und als hätte sie längst auf diese Frage gewartet. Das Grab war noch frisch, ein winziger Hügel, ein kleines, vorläufiges Holzkreuz und ein verregneter Kranz aus gläsernen Veilchen, die an Konditoreien und Bonbons erinnerten. »Katharina Luise Slama, geboren, gestorben.« Unten lag sie. Der Leutnant schloss die Augen und nahm die Mütze ab. Der Regen streichelte mit nasser Zärtlichkeit seine gescheitelten Haare. Er achtete nicht auf das Grab. Der zerfallende Körper unter diesem Hügel hatte nichts mit Frau Slama zu tun. Tot war sie. Tot. Das hieß unerreichbar. Stand man auch an ihrem Grab. Näher war ihm der Körper, der in seiner Erinnerung begraben lag, als der Leichnam unter diesem Hügel. Karl Josef setzte die Mütze auf und zog die Uhr. Noch eine halbe Stunde. Er verließ den Friedhof. Er gelangte zum Gendarmeriekommando, drückte die Klingel. Niemand kam. Der Wachtmeister war noch nicht zu Hause. Der Regen rauschte auf das dichte, wilde Weinlaub, das die Veranda umhüllte. Karl Josef ging auf und ab, zündete sich eine Zigarette an, warf sie wieder weg, fühlte, dass er einer Schildwache glich, wendete so oft sein Blick jenes rechte Fenster traf, aus dem Katharina immer geblickt hatte, den Kopf, zog die Uhr, drückte noch einmal den weißen Knopf der Klingel, wartete. Verhüllte 4 Schläge kamen langsam vom Kirchturm der Stadt, da tauchte der Wachtmeister auf. Er salutierte mechanisch, bevor er noch sah, wen er vor sich hatte. Als gelte es nicht dem Gruß, sondern einer Bedrohung des Gendarmen entgegenzukommen, rief Karl Josef lauter, als er beabsichtigt hatte, »Grüß Gott, Herr Slama!« Er streckte die Hand aus, stürzte sich gleichsam in die Begrüßung, wie in eine Schanze, erwartete mit der Ungeduld, mit der man einem Angriff entgegensieht, die schwerfälligen Vorbereitungen des Wachtmeisters, die Anstrengung, mit der er den nassen Zwirnhandschuh abstreifte und seine beflissene Hingabe an dieses Unterfangen und seinen gesenkten Blick. Endlich legte sich die entblößte Hand feucht, breit und ohne Druck in die des Leutnants. »Danke für den Besuch, Herr Baron«, sagte der Wachtmeister, als wäre der Leutnant nicht eben gekommen, sondern im Begriff zu gehen. Der Wachtmeister holte den Schlüssel hervor, er sperrte die Tür auf. Ein Windstoß peitschte den prasselnden Regen gegen die Veranda. Es war, als triebe er den Leutnant ins Haus. Dämmerig war der Flur. Leuchtete nicht ein schmaler Streifen auf, schmal, silbern, irdische Spur der Toten? Der Wachtmeister machte die Küchentür auf, die Spur ertrank im einströmenden Licht. »Bitte abzulegen«, sagte Slama. »Er steht selbst noch im Mantel und gegürtet.« »Herzliches Beileid«, denkt der Leutnant. »Ich sage es jetzt schnell und gehe dann wieder.« Schon breitet Slama die Arme aus, um Karl Josef den Mantel abzunehmen. Karl Josef ergibt sich in die Höflichkeit. Die Hand Slamas streift einen Augenblick den Nacken des Leutnants, den Haaransatz über dem Kragen, just an jener Stelle, an der sich die Hände der Frau Slama zu verschränken pflegten, zarte Riegel der geliebten Fessel. Wann, genau zu welchem Zeitpunkt wird man endlich die Kondolenzformel abstoßen können? Wenn wir in den Salon treten oder erst, wenn wir uns gesetzt haben? Muss man sich dann wieder erheben? Es ist, als ob man nicht den geringsten Laut hervorbringen könnte, bevor nicht jenes dumme Wort gesagt ist. Ein Ding, das man auf den Weg mitgenommen und die ganze Zeit im Mund getragen hat. Es liegt auf der Zunge, lästig und unnütz, von schalem Geschmack. Der Wachtmeister drückt die Klinke nieder, die Salontür ist verschlossen. Er sagt Pardon, obwohl er nichts dafür kann. Er greift wieder nach der Tasche im Mantel, den er bereits abgelegt hat. Es scheint schon sehr lange her, und klirrt mit dem Schlüsselbund. Niemals war die Tür verschlossen gewesen zu Lebzeiten der Frau Slama. »Sie ist also nicht da«, denkt der Leutnant auf einmal, als wäre er nicht hergekommen, weil sie eben nicht mehr da ist, und merkt, dass er die ganze Zeit noch die verborgene Vorstellung gehegt hat, sie könnte da sein, in einem Zimmer sitzen und warten. Nun ist sie bestimmt nicht mehr da. Sie liegt in der Tat draußen, unter dem Grab, das er eben gesehen hat. Ein feuchter Geruch liegt im Salon, von den zwei Fenstern ist eines verhangen, durch das andere schwimmt das graue Licht des trüben Tages. »Bitte einzutreten«, wiederholt der Wachtmeister. Er steht hart hinter dem Leutnant. »Danke«, sagt Karl Josef, und er tritt ein und geht an den runden Tisch. Er kennt genau das Muster der gerippten Decke, die ihn verhüllt, und den zackigen kleinen Fleck in der Mitte, die braune Politur und die Schnörkel der gerillten Füße. Hier steht die Kredenz mit den Glasfenstern, Pokale aus Neusilber dahinter und kleine Puppen aus Porzellan und ein Schwein aus gelbem Ton mit einem Spalt für Sparmünzen im Rücken. »Erweisen mir die Ehre, Platz zu nehmen«, murmelt der Wachtmeister. Er steht hinter der Lehne eines Sessels, umfasst sie mit den Händen, er hält sie vor sich wie einen Schild. Vor mehr als 4 Jahren hat ihn Karl Josef zuletzt gesehen. Damals war er im Dienst. Er trug einen schillernden Federbusch am schwarzen Hut, Riemen überkreuzten seine Brust, das Gewehr hielt er bei Fuß, er wartete vor der Kanzlei des Bezirkshauptmanns. Er war der Wachtmeister Slama, der Name war wie der Rang, der Federbusch gehörte wie der blonde Schnurrbart zu seiner Physiognomie. Jetzt steht der Wachtmeister barhäuptig da. Es ist nicht mehr der Wachtmeister Slama von damals, sondern der Herr Slama, ein Wachtmeister der Gendarmerie im Dienst, früher Mann der Frau Slama, jetzt Witwer und Herr dieses Hauses. Er wartet, bis Karl Josef sich gesetzt hat, rückt dann den Sessel, setzt sich ebenfalls und zieht seine Tabatiere. Sie hat einen Deckel aus bunt bemaltem Email. Der Wachtmeister legt sie in die Mitte des Tisches zwischen sich und den Leutnern und sagt, »Eine Zigarette gefällig?« »Es ist Zeit zu kondolieren«, denkt Karl Josef, erhebt sich und sagt, »Herzliches Beileid, Herr Slama.« Der Wachtmeister sitzt, beide Hände vor sich an der Tischkante, scheint nicht sofort zu erkennen, worum es sich handelt, versucht zu lächeln, erhebt sich zu spät. In dem Augenblick, in dem Karl Josef sich wieder setzen will, nimmt die Hände vom Tisch und führt sie an die Hose, neigt den Kopf, erhebt ihn wieder, sieht Karl Josef an, als wollte er fragen, was zu tun sei. Sie setzen sich wieder. Es ist vorbei. Sie schweigen. »Sie war eine brave Frau, die selige Frau Slama«, sagt der Leutnant. Der Wachtmeister führt die Hand an den Schnurrbart und sagt, ein dünnes Bartende zwischen den Fingern, »Sie ist schön gewesen. Herr Baron, haben Sie ja gekannt.« »Ich hab sie gekannt. Ihre Frau Gemahlin, ist sie leicht gestorben?« 2 Tage hat's gedauert. Wir haben den Doktor zu spät geholt, sie wäre sonst am Leben geblieben. Ich hab Dienst gehabt in der Nacht. Wie ich heimkomme, ist sie tot. Vom Finanzer, die Frau drüben, ist bei ihr gewesen. Und gleich darauf? Vielleicht ein Himbeerwasser gefällig? Bitte, bitte, sagt Karl Josef mit einer helleren Stimme, als könnte das Himbeerwasser eine ganz veränderte Lage schaffen. Und er sieht den Wachtmeister aufstehen und zur Kommode gehen und er weiß, dass es dort kein Himbeerwasser gibt. Es steht in der Küche im weißen Schrank hinter Glas. Dort hat es Frau Slama immer geholt. Er verfolgt aufmerksam alle Bewegungen des Wachtmeisters, die kurzen, starken Arme in den engen Ärmeln, die sich recken, um auf der höchsten Etagere nach der Flasche zu fassen und sich dann hilflos senken, während die gestreckten Füße wieder auf ihre Sohlen zurückfallen und Slama gleichsam heimgekehrt aus einem fremden Gebiet, in das er eine überflüssige und leider erfolglose Entdeckungsfahrt unternommen hat, sich wieder umwendet und mit rührender Hoffnungslosigkeit in den blitzblauen Augen die schlichte Mitteilung macht, »Bitte um Entschuldigung, ich find's leider nicht.« »Das macht nichts, Herr Slama«, tröstet der Leutnant. Der Wachtmeister aber, als hätte er diesen Trost nicht gehört oder als hätte er einem Befehl zu gehorchen, der von höherer Stelle ausdrücklich erteilt, keine Milderung mehr durch ein Eingreifen niederer erfahren könne, verlässt das Zimmer. Man hört ihn in der Küche hantieren, er kommt zurück, die Flasche in der Hand, holt Gläser mit matten Randornamenten aus der Kredenz und stellt eine Karaffe Wasser auf den Tisch und gießt aus der dunkelgrünen Flasche die zähe, rubinrote Flüssigkeit ein und wiederholt noch einmal: Erweisen mir die Ehre, Herr Baron. Auf dem Tisch liegt das wohlbekannte Album mit den steifen, glänzenden Messinguhren. Alle Bilder sind Karl Josef bekannt. Wachtmeister Slama sagt: Gestatten, gefälligst, und schlägt das Album auf und hält es vor den Leutnant hin. In Zivil ist er hier fotografiert, an der Seite seiner Frau, als junger Ehemann. Damals war ich noch Zugführer, sagt er etwas bitter, als hätte er sagen mögen, dass ihm dazumal bereits eine höhere Charge gebührt hätte. Frau Slama sitzt neben ihm in einem engen, hellen Sommerkleid mit Wespentaille, wie in einem duftigen Panzer, einen breiten, weißen Tellerhut, schief auf dem Haar. Was ist da? Hat Karl Josef noch niemals das Bild gesehen? Warum scheint es ihm denn heute so neu und so alt und so fremd und so lächerlich? Ja, er lächelt, als betrachte er ein komisches Bild aus längst vergangenen Zeiten. Und als wäre Frau Slama ihm niemals nahe und teuer gewesen. Und als wäre sie nicht erst vor ein paar Monaten, sondern schon vor Jahren gestorben. Sie war sehr hübsch, man sieht's, sagt er, nicht mehr aus Verlegenheit wie früher, sondern aus ehrlicher Heuchelei. Man sagt etwas Nettes von einer Toten im Angesicht des Witwers, dem man kondoliert. Er fühlt sich sofort befreit und von der Toten geschieden, als wäre alles ausgelöscht. Einbildung war alles gewesen. Das Himbeerwasser trinkt er aus, steht auf und sagt: Ich werde dazu gehen, Herr Slama. Er wartet auch nicht, er macht kehrt. Der Wachtmeister hat kaum Zeit gehabt, aufzustehen. Schon stehen sie wieder im Flur, schon hat Karl Josef den Mantel an, streift mit Wohlbehagen den linken Handschuh langsam über. Dazu hat er plötzlich mehr Zeit. Und wer »Na, auf Wiedersehen, Herr Slama« sagt, vernimmt er selbst mit Befriedigung einen fremden, hochmütigen Klang in seiner Stimme. Es regnet noch immer, milde, unermüdlich, mit einzelnen föhnigen Windstößen. Es ist, als hätte es schon längst Abend sein müssen, und es könnte immer noch nicht Abend werden. Ewig dieses schraffierte, nasse Grau. Zum ersten Mal, seitdem er Uniform trägt, ja, zum ersten Mal, seitdem er denken kann, hat Karl Josef das Gefühl, dass man den Kragen des Mantels hochschlagen müsste. Und er hebt sogar für einen Augenblick die Hände und erinnert sich, dass er Uniform trägt, und lässt sie wieder fallen. Er öffnet das Gartengitter, er tritt auf die Straße. »Herr Baron«, sagt plötzlich hinter ihm der Wachtmeister. Rätselhaft, wie unhörbar er gefolgt ist. Ja, Karl Josef erschrickt. Er bleibt stehen, kann sich aber nicht entschließen, sich sogleich umzuwenden. Vielleicht ruht der Lauf einer Pistole. Genau in der Mulde zwischen den vorschriftsmäßigen Rückenfalten des Mantels. Grauenhafter und kindischer Einfall. Fängt alles aufs Neue an? Ja, sagt er immer noch mit hochmütiger Lässigkeit, die wie eine mühselige Fortsetzung seines Abschieds ist und ihn sehr anstrengt, und macht kehrt. Ohne Mantel und barhäuptig steht der Wachtmeister im Regen, mit dem nassen, zweiflügeligen Bürstchen auf den Lippen und dicken Wasserperlen an der blonden, glatten Stirn. Er hält ein blaues Päckchen, kreuzweiß mit silbernen Bindfaden verschnürt. »Das ist für Sie, Herr Baron«, sagt er, die Augen niedergeschlagen. »Bitte um Entschuldigung. Der Herr Bezirkshauptmann hat's angeordnet. Ich hab's damals gleich hingebracht. Der Herr Bezirkshauptmann hat's schnell überflogen und gesagt, ich soll's persönlich übergeben.« Es ist einen Augenblick still. Nur der Regen prasselt auf das arme, blassblaue Päckchen, färbt es ganz dunkel. Es kann nicht länger warten, das Päckchen. Karl Josef nimmt es, versenkt es in die Manteltasche, wird rot. Denkt er den Moment daran, den Handschuh von der rechten abzustreifen, besinnt sich, streckt die Hand im Leder dem Wachtmeister hin, sagt: »Herzlichen Dank«, und geht schnell. Er fühlt das Päckchen wohl in der Tasche. Von dort her, durch die Hand, den Arm entlang, quillt eine unbekannte Hitze auf und rötet noch stärker sein Angesicht. Er fühlt jetzt, dass man den Kragen aufmachen müsste, wie er früher geglaubt hat, ihn hochschlagen zu müssen. Der bittere Nachgeschmack des Himbeerwassers ist wieder im Mund. Karl Josef zieht das Päckchen aus der Tasche. Ja, es ist kein Zweifel. Das sind seine Briefe. Es müsste jetzt endlich Abend werden und der Regen aufhören. Es müsste sich manches in der Welt verändern, die Abendsonne vielleicht noch einen letzten Strahl hierher schicken. Durch den Regen atmen die Wiesen den wohlbekannten Duft und der einsame Ruf eines fremden Vogels ertönt. Niemals hat man ihn hier gehört, es ist wie eine fremde Gegend. Man hört 5 Uhr schlagen, es ist also genau 1 Stunde her. Nicht mehr als 1 Stunde. Soll man schnell gehen oder langsam? Die Zeit hat einen fremden, rätselhaften Gang. 1 Stunde ist wie 1 Jahr. Es schlägt 5, 1/4. Man hat kaum 1 paar Schritte zurückgelegt. Karl Josef beginnt schneller auszuschreiten. Er geht über die Gleise. Hier beginnen die ersten Häuser der Stadt. Man geht an dem Café des Städtchens vorbei. Es ist das einzige Lokal mit einer modernen Drehtür im Ort. Es ist vielleicht gut einzutreten, einen Cognac zu trinken, im Stehen und wieder wegzugehen. Karl Josef tritt ein. Schnell einen Cognac, sagt er am Buffet. Er bleibt in Mütze und Mantel. Ein paar Gäste stehen auf. Er wendet sich um und sieht in den Saal. Dort in der Ecke, neben dem Fenster, sitzt sein Vater. Ja, es ist der Bezirkshauptmann. Und was ist daran weiter verwunderlich? Jeden Tag sitzt er da zwischen 5 und 7, liest das Fremdenblatt und die Amtszeitung und raucht eine Virginia. Die ganze Stadt weiß es seit 3 Jahrzehnten. Der Bezirkshauptmann sitzt da, er betrachtet seinen Sohn und scheint zu lächeln. Karl Josef nimmt die Mütze ab und geht auf den Vater zu. Der alte Herr von Trotta blickt kurz von seiner Zeitung auf, ohne sie abzulegen, und sagt, »Kommst vom Slama?« »Jawohl, Papa.« »Er hat dir deine Briefe gegeben?« »Jawohl, Papa.« »Setz dich, bitte.« »Jawohl, Papa.« Der Bezirkshauptmann legt endlich die Zeitung aus der Hand, stützt die Ellenbogen auf den Tisch, wendet sich dem Sohn zu und sagt, »Sie hat dir einen billigen Cognac gegeben, ich trinke immer Hennessy.« »Werd's mir merken, Papa.« »Trinke übrigens selten.« »Jawohl, Papa.« »Bist noch etwas blass? Leg ab. Der Major Krädel ist drüben, sieht herüber.« Karl Josef erhebt sich und grüßt mit einer Verbeugung den Major. »War er unangenehm, der Slama?« »Nein, recht netter Kerl. Na also.« Karl Josef legt den Mantel ab. »Wo hast denn die Briefe?« fragt der Bezirkshauptmann. Der Sohn holt das Päckchen aus der Manteltasche. Der alte Herr von Trotta fasst es an. Er wiegt es in der Rechten, legt es wieder hin und sagt, »Recht viel Briefe.« »Jawohl, Papa.« Es ist still, man hört das Klappern der Billardkugeln und der Schachfiguren und draußen rinnt der Regen. »Übermorgen rückst du ein«, sagt der Bezirkshauptmann mit einem Blick zum Fenster. Auf einmal fühlt Karl Josef die dürre Hand des Vaters über seiner Rechten. Die Hand des Bezirkshauptmanns liegt über der des Leutnants, kühl und knöchern, eine harte Schale. Karl Josef senkt die Augen auf die Tischplatte, er wird rot. Er sagt, jawohl, Papa. Zahlen, ruft der Bezirkshauptmann und entfernt seine Hand. Sagen Sie dem Fräulein, bemerkt er zum Kellner, dass wir nur Hennessy trinken. In einer schnurgeraden Diagonale gehen sie durch das Lokal zur Tür. Der Vater und hinter ihm der Sohn. Es tropft nur noch sacht und singend von den Bäumen, während sie langsam durch den feuchten Garten nach Hause gehen. Aus dem Tor der Bezirkshauptmannschaft tritt der Wachtmeister Slama im Helm, mit Gewehr und aufgepflanztem Bajonett und Dienstbuch unter dem Arm. »Grüß Gott, lieber Slama«, sagt der alte Herr von Trotta. »Nichts Neues, was?« »Nichts Neues«, wiederholt der Wachtmeister.